There are many pastors who abuse people and they're not even aware of it. Es gibt viele Pastoren, die die Menschen missbrauchen und sich dessen nicht einmal bewusst sind. Leaders who honestly love people so much and yet they abuse them. How does it fit? Es gibt Leiter, die die Menschen wirklich sehr lieben und sie trotzdem missbrauchen. Wie passt das zusammen? You know how? Weißt du wie? Listen to this. Hör dir das an, das ist so schön. They honestly love people, but they don't believe in the new covenant with all of their heart. Sie lieben die Menschen aufrichtig, aber sie glauben nicht von ganzem Herzen an den neuen Bund. Which means they now have to use their force to change people and make them more like Jesus. Das heißt, sie müssen jetzt ihre Kraft einsetzen, um die Menschen zu verändern und sie Jesus ähnlicher zu machen. And they are sincere. Das tun sie aufrichtig. They actually believe they're doing God a favor. Sie glauben tatsächlich, sie tun Gott einen Gefallen. Saul persecuted the church and he sincerely believed he was doing God a favor. Paulus verfolgte die Gemeinde und er glaubte ernsthaft, dass er Gott damit einen Gefallen tat. Estava fazendo um favor para Deus. So I actually believe there are many leaders that are abusive, but they are actually sincere. Então, wanting to help people. Ich glaube also, dass es viele Leiter gibt, die missbräuchlich handeln, aber eigentlich aufrichtig sind. Sie wollen den Menschen helfen. Why are we recording this video series? Warum nehmen wir also diese Videoserie auf? Because I have a passion for the real church to be alive. Weil ich leidenschaftlich dafür eintrete, dass die wahre Gemeinde lebendig ist, vibrant, um pulsierend zu sein. I have a passion that the hurt Christians stop judging the leaders who hurt them. Ich habe eine Leidenschaft dafür, dass die verletzten Christen aufhören, die Leiter zu verurteilen, die sie verletzten. Parem de serem feridos pelos seus líderes e parem de ferir outros. You know, and they stop judging those who hurt them. Dass sie aufhören, diejenigen zu verurteilen, die sie verletzten. That can be true and real heart forgiveness. Damit es eine wahre und echte Vergebung von Herzen geben kann. Jesus can have a bride that is pure, without spot and wrinkle. Damit Jesus eine reine und makellose Braut hat. Immaculada. So, if the leaders stop judging and criticizing the people who they believe don't submit to them. Wenn also die Leiter aufhören, die Menschen zu verurteilen und zu kritisieren, von denen sie glauben, dass sie sich ihnen nicht unterordnen. Then they're very insecure. Viele von ihnen sind sehr unsicher. But if the members of the church can stop judging and criticizing their leaders who have done things in their insecurity they shouldn't have done. Wenn Gemeindeglieder aufhören, ihre Leiter zu verurteilen und zu kritisieren, die in ihrer Unsicherheit Dinge tun, die sie nicht tun sollten. We all can walk in love and care for one another. Und wir alle in Liebe miteinander umgehen und füreinander sorgen. Then there is hope for the real church to wake up. Dann gibt es Hoffnung, dass die wahre Gemeinde aufwacht. And this is my desire. Und das ist meine Sehnsucht. I want to wash the feet of leaders that have hurt others. I don't want to judge them. Ich will die Füße der Leiter waschen, die andere verletzt haben. Ich will sie nicht verurteilen. Also I want to wash the feet of the people who have been hurt. Ich möchte auch die Füße der Menschen waschen, die verletzt worden sind. I want to take both and unite them together in love and care for one another. Ich möchte beide nehmen und sie in Liebe und Fürsorge füreinander vereinen. Because this is what church is all about. Denn darum geht es in der Gemeinde. So we have to do whatever we can to stop church from being a consumer church. Deshalb müssen wir alles dafür tun, dass die Gemeinde nicht zu einer Konsumentengemeinde wird. Because the time will come where the consumer church is not going to survive. Denn die Zeit wird kommen, in der die konsumierende Gemeinde nicht überleben wird. But the real church of Jesus Christ will not only survive, will be strong. Aber die wahre Gemeinde Jesu Christi wird nicht nur überleben, sondern auch stark sein. So look at this. Schau dir das an. I'm going to give you 6 metaphors that the New Testament uses to describe the church. Ich gebe dir 6 Metaphern, die das Neue Testament verwendet, um die Gemeinde zu beschreiben. They're all right there in the Bible. Sie stehen alle in der Bibel. Number 1, a family or members of a household. Nummer 1, eine Familie oder Angehörige eines Haushaltes. 2, a building. Nummer 2, ein Gebäude. Number 3, a holy temple. Nummer 3, ein heiliger Tempel. Number 4, a field. Nummer 4, ein Feld. Number 5, a bride. Nummer 5, eine Braut. And number 6, a body. Und Nummer 6, ein Leib. So, let's go through this and find Bible verses and actually look what it means. Gehen wir also diese Bibelverse durch und finden heraus, was sie bedeuten. And I'm going to use the New King James. Ich werde die New King James Bibel verwenden. Let's look what it actually means in the Greek too. Schauen wir uns auch an, was es im Griechischen bedeutet. So that we can understand what church actually is. Damit wir verstehen können, was Gemeinde eigentlich bedeutet. Galatians chapter 6, verse 9 and verse 10. Galater 6, Verse 9 und 10. Here it says, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we are not going to give up. Hier heißt es, und lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun, denn wir werden zur rechten Zeit ernten, wenn wir nicht aufgeben. So then, as we have opportunity, so lasst uns denn, wenn wir Gelegenheit haben, let us good to everyone. Jedermann Gutes tun. and especially to those who are of the household of faith. Besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Casa da fé. So here the Bible uses a very specific word for the Christians, for the church. Hier verwendet die Bibel also ein sehr spezifisches Wort für die Christen der Gemeinde. You know, it calls us members of the household. Sie nennt uns Hausgenossen. In the original Greek of the New Testament, im griechischen Original des Neuen Testaments, this word here is oikeios. Heißt dieses Wort oikeios. And it simply means to belong to the house. Und das bedeutet so viel wie zum Haus gehören. Another meaning it means, eine andere Bedeutung ist, is people who are related by kinship or by circumstances. Menschen, die durch familiäre Verhältnisse miteinander verbunden sind. Not by kinship, by kinship, then it's by relationship. Oh, desculpa. Yeah. They mean. It's a difficult English. Eu não word. Conhecia essa palavra. I know. Pessoas que são relacionadas por relacionamentos ou pelas circunstâncias. And they form a closely knit group. Sie bilden eine eng verbundene Gruppe. With a focus on association in common cause or belief. Die sich für eine gemeinsame Sache oder einen gemeinsamen Glauben einsetzen. So this is what the word means, you know, members of the household of faith. Das ist es also, was das Wort Hausgenossen des Glaubens bedeutet. So we are related. Wir sind miteinander verwandt. I mean, we clearly are because we all have the same father. Ich meine, wir sind es eindeutig, weil wir alle denselben Vater haben. My dad is your dad. Mein Vater ist dein Vater. You know what it means? Weißt du, was das bedeutet? That means we are brothers. Das heißt, wir sind Brüder. Do you know, you can choose your friend. Deinen Freund kannst du dir aussuchen. But you can choose your brother. Aber deinen Bruder nicht. They're born into the same family. Der Junge hat dieselbe Familie. So sometimes it's easier to get on with friends than it's easier to get on with other Christian brothers and sisters. Deshalb ist es manchmal einfacher, mit Freunden auszukommen, als mit anderen christlichen Brüdern und Schwestern. Because a friend you choose, so you don't choose a friend that you don't get on with. Einen Freund suchst du dir aus. Du suchst dir keinen Freund aus, mit dem du nicht klarkommst. But into the family of God you are born into. Aber in die Familie Gottes wirst du hineingeboren. That's an impossibility. Das ist unmöglich. You cannot even walk in a relationship with 1,000 people in this world. Du kannst nicht einmal mit 1,000 Menschen auf dieser Welt eine Beziehung pflegen. My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. If you have enjoyed everything that you've learned from us. Wenn dir gefällt, was du von uns gelernt hast. And if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available. Und du dich fragst, ob dies das einzige ist, was wir haben oder ob es noch weitere Informationen gibt. We have a whole bunch of wonderful resources. Wir haben eine ganze Reihe wunderbarer Ressourcen. We have different courses. Wir bieten verschiedene Kurse an. We have a mentoring group. Wir haben eine Mentoring-Gruppe. We have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. Wir haben eine erstaunliche Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. We have a great association that builds orphanages here in Brazil. Wir haben einen großartigen Verein, der hier in Brasilien Waisenhäuser baut. We have wonderful books that are life-changing. Wir haben wunderbare Bücher, die Leben verändern. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people. Wenn du wissen möchtest, was wir alles tun, um Jesus und den Menschen zu dienen, click on the link on the screen. Klicke auf den angezeigten Link. And you will be directed to the place where we have all the other wonderful resources. Und du wirst zur Seite weitergeleitet, auf der du all die anderen wunderbaren Informationsquellen findest. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen.